WDR 5. Neugier genügt. September, wie das schon klingt. Für mich ist es eine einzige Verheißung. Ich liebe den Herbst mehr als jede andere Jahreszeit. Wenn dem Sommer endlich die Puste ausgeht, das ist unverdünntes Entzücken. Die Landschaft liegt da in diesem ganz speziellen, schrägen Licht, das es sonst niemals gibt. Kraftvoll und warm, aber nicht stechend, verlockend und ein bisschen wehmütig. Mindestens genauso wichtig ist jener spezifische Geruch, dieser Septembergeruch, der jedes Jahr nur ganz kurz zu erhaschen ist, eben nur ein paar Wochen, und der mich einfach fertig macht vor Glück. Es ist ein Duft, in dem schon schwebend zart die allerersten Gerbstoffe mitschwimmen, der aber vom bitterdumpfen Vermoderungsgeruch des Novembers weit entfernt ist. Der Duft enthält noch die volle Breite des Sommers, ist aber schon gemischt mit den Noten von späten Früchten und erstem Reif am Morgen. Er braucht kühle, aber nicht kalte Luft, um sich zu entfalten. Wie alle Gerüche ist er schwer zu beschreiben. Aber die meisten Menschen wissen, was gemeint ist, wenn man ihnen sagt, es ist der Geruch, an dem du völlig unverkennbar merkst, dass der Herbst kommt. Und sind schon die Wälder, gelb die Stapelfelder, und der Herbst beginnt, rote Blätter fallen. Graue Nebel wallen, kühler weht der Wind. Der Herbst und ich, das war eigentlich immer schon eine intensive Romanze. Nun muss man aber sagen, dass es mir und allen, die meine Hingezogenheit teilen, in diesem Jahr verdammt schwer gemacht wird. Denn statt des lieben Sonnenscheins, des milden Lichts, des ersehnten Geruchs, gab es ja erstmal vor allen Dingen Regen und Kälte. Am 7. September habe ich innerlich laut protestierend die Heizung angeworfen. Aber dann habe ich trotzig beschlossen, mir meine Affäre mit dem Herbst auf keinen Fall kaputt machen zu lassen. Sollen doch alle anderen meckern, ich halte an meinem Geliebten fest und beschwöre unverdrossen seinen Zauber, auf das er hoffentlich von so viel Zuneigung und Sehnsucht in seiner gewohnten Grazie herbeigelockt wird. Wenn's nicht klappt, haben wir wenigstens ein bisschen Beziehungsarbeit geleistet. Steht ja nirgendwo geschrieben, dass so eine Liebesgeschichte immer zu harmonisch und problemfrei sein muss. Okay, wohlan. Ich hole mir jetzt erstmal prominente Unterstützung. Vorhang auf, Georg Trakl ins Ohr. Verklärter Herbst. Gewaltig endet so das Jahr mit goldenem Wein und Frucht der Gärten. Rund schweigen Wälder wunderbar und sind des einsamen Gefährten. Da sagt der Landmann, es ist gut. Ihr Abendglocken, lang und leise, gebt noch zum Ende frohen Mut. Ein Vogelzug grüßt auf der Reise. Trakl, das sollte ich vielleicht erwähnen, ist im November vor 101 Jahr gestorben. Wahrscheinlich war es Selbstmord. Aber daran war nicht der Herbst schuld, sondern der Erste Weltkrieg, der kurz zuvor begonnen hatte und der den Dichter tödlich überfordert hat. Jedenfalls, Trakl ist nicht gerade ein Zeitgenosse. Doch seine Herbstlyrik hat bis heute überdauert, weil sie etwas zum Klingen bringt, was auch viele postmoderne Menschen berührt. Der verklärte Herbst steht dabei am Ende eines Schaffensbogens. Es ist der Liebe milde Zeit. Im Kahn den blauen Fluss hinunter, wie schön sich Bild an Bildchen reiht, das geht in Ruh und Schweigen unter. Genüsslich zelebrierter Melancholie mischt sich hier mit angedeuteter Selbstironie. Der Trakl hat so viele Landschafts- und Herbstgedichte geschrieben, dass er wahrscheinlich dann irgendwann auch einmal genug davon hatte, es ihn aber immer weiter trieb und er sich über seine Hingabe an die Herbstlandschaft dann auch ein wenig lustig machte. So sieht es Dr. Rolf Füllmann vom Zentrum für moderne Forschung am Institut für deutsche Sprache und Literatur der Kölner Universität. Der Germanist kennt freilich noch viele andere Dichter, die dem Herbst die Ehre erwiesen haben. Allerdings gibt er zu bedenken, dass die lyrische Anbetung dieser Übergangszeit erst mit der Industrialisierung angefangen hat. In den Jahrhunderten davor wäre es, so der Fachmann, wohl keinem Poeten eingefallen, von September, Oktober oder gar November zu schwärmen. Da begann mit dem Herbst eine sehr entbehrungsreiche Zeit und man war froh, wenn man vorher genug geerntet hatte. Aber Im Laufe des 19. Jahrhunderts wuchs unter den Dichtern und Denkern der Wohlstand und man musste auch vor dem, was auf den Herbst folgte, nicht mehr so viel Angst haben und konnte eben das erste Mal diese Herbstlandschaft wirklich ästhetisch genießen. Und es ist nicht zu viel gesagt, wenn man behauptet, dass im Grunde genommen das Herbstgedicht entstanden ist mit der Einführung von Kohle und Zentralheizung. Aber Wohlstand hin, Zentralheizung her. Die Dichter wären nicht die Dichter, wenn sich nicht auch welche unter ihnen gefunden hätten, die sich selbst in gut geheizten Stuben noch auf das andere, das herbe und düstere Gesicht des Herbstes konzentriert hätten. In ihrem tiefsten Inneren bevorzugen viele Lyriker am Ende ja doch die Schwermut. Und dafür ist der Herbst hervorragend geeignet. Das ist das Thema der Einsamkeit, das mit dem Herbst unmittelbar verbunden ist, ist natürlich auch ein elegisches Hineingleiten in eine Stimmung, die man vorher so angesichts einer Landschaft alleine auch nicht kannte. Das ist das Bild der Wüsten, der toten Landschaft. Und das klingt aber natürlich auch noch in den Herbstgedichten der späteren Jahre an. Zum Beispiel natürlich bei Rilke. Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lass die Winde los. Befehl den letzten Früchten voll zu sein. Gib ihnen noch zwei südlichere Tage, dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. Rainer Maria Rilke rezitiert von Jürgen von der Lippe? Ganz recht, auch so einer kriegt mal den melancholischen. Herbsttag heißt das Gedicht. Rilke schrieb es als 26-Jähriger in Paris, das war 1902. Der junge Dichter war kurz zuvor aus dem beschaulich faden Worpswede in die französische Hauptstadt gekommen und litt nun unter den anstrengenden Eindrücken der Großstadt. Und dann kam auch noch der Herbst, Herr Jemini. Da kann einer sensiblen Seele schon mal wund und windig zumute werden. Doch es scheint, als gäbe es unter den heutigen Deutschen immer noch reichlich sensible Seelen. Denn als vor ein paar Jahren ein groß angelegter Aufruf seitens des WDR erfolgte, die Bundesbürger möchten ihre liebsten Gedichte überhaupt benennen, da landete Rilkes Herbsttag auf einem ziemlich beachtlichen dritten Platz. Meine Kollegin Jutta Dohm-Heitzmann hätte das sicher nicht gewundert. Schon 1987 hat sie im Zeitzeichen im WDR-Hörfunk drei Gründe erklärt, die den Herbsttag so wirkungsmächtig machen. Herbst. Das ist einmal die Zeit der reifenden Vollendung, der Ernte, der bunten, fruchttragenden Fülle. Herbst ist aber auch schon Angst vor dem Winter mit seiner Kälte und Unwirtlichkeit. Und Herbst ist die Zeit großer religiöser Feste, der Totengedenktage, weil in den Stunden der nebligen Novembergräue sich die melancholische Frage nach dem Sinn des Lebens eher stellt als zu anderen Zeiten des Jahres. Die Frage nach einem möglichen Aufgehobensein des Menschen in einem göttlichen Plan. Reifende Frucht, schwellende Sorgen, der Sinn des Lebens. Das sind so die Kaliber. Hammergedicht. Und nie würde es mir einfallen, Rilke dafür zu kritisieren. Aber können wir bitte nochmal auf den ersten Satz zurückkommen? Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Ich würde dafür diesmal gern einen Buchstaben ändern. Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr grob. Ist doch wahr. Ich glaube nicht, dass irgendjemand vergessen hat, was Anfang Juli los war. Zwar ist es ja doch nicht zum Äußersten gekommen, aber die Wetterfritzen hatten eigentlich fest damit gerechnet, dass die Temperatur 40 Grad erreicht. Im Schatten. Einige von denen haben immerhin zugegeben, dass sie derart krasse Hitze für nicht so gesund halten. Aber diejenigen Wetterfritzen, die aus mehr oder weniger wissenschaftlichen Gründen auf Sensationen stehen, hätten diesen Rekord sogar gern erlebt. Ich nicht. Wirklich, wirklich nicht. Ich habe in jenen Tagen der qualvollen Glut auch im Stillen die Faust gegen Rudi Carrell selig geschüttelt. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Pah! Ich sehnte mich nur und sehne mich noch nach richtig Herbst und bin damit nicht nur unter gestrigen Dichtern, sondern auch unter lebenden Kolumnisten in bester Gesellschaft. Max Gold zum Beispiel ist ein bekennender Verehrer der vorletzten Jahreszeit im Kalender. Als Rudolf Schock bemerkte, Wenn man das Leben durchs Champagnerglas betrachte, erblicke man goldene Gestade aus Brokat. Da hatte er sicher den Herbst vor Augen. Alles in und bei uns tunkt er in gülden bebende Milde. Was im Sommer noch schrie, hat jetzt Melodie. Was im Winter nicht kenntlich ist, hat nun einen Namen und ein Gesicht. Der Herbst ist so schön altmodisch. Der Frühling piepst wie eine Digitaluhr. Der Herbst ist die Glanzzeit bewahrter Mechanik. Die Apotheker stellen 50 Jahre alte Pilzmodelle in ihre Schaufenster. Jeder normale Mensch bekommt Lust, die Sütterlin-Schrift zu erlernen. Über den Siedlungen wölben sich nach Zwiebeln und Heimat duftende Glocken. Herbst, wir sind gern zu Gast in deinem Mantel. Da ist es wieder, das Bild vom milden Licht. Und unterschwellig, auch das gehört zum Herbst, der Gedanke an eine gewisse Verlangsamung. Wenn die Sonne nicht scheint, was natürlich Hoffnung hin, Hoffnung her immer sein kann, erkläre ich eben die Saison der Häuslichkeit und Gemütlichkeit für eröffnet. Sütterlin muss ich nicht mehr lernen, ich habe es mir vor ein paar Jahren im Herbst bereits drauf geschafft. Aber ich nehme mir Zeit. Für gute Freunde, für gute Bücher, für einen Schmorbraten. Natürlich bietet es sich auch an, mal wieder ausführlich mit dem Menschen zu sprechen, den man sich dereinst für den weiteren Lebensweg ausgesucht hat. Das Heizöl ist bestellt. Ach, das ist viel wert. Endlich. Sie haben nämlich ringsherum fast alle schon. Der Zimmermanns, die Familie Eulenkamp, die Frau Höhnerbach. Tröschen auch schon. Quatsch, der Tröschen hat doch Jahrsheizung, das weißt du doch. Ja. Und so ja, das Chaotenhaus gegenüber ist auch schon beliefert. Die haben ihr Öl schon seit Monaten. Ja, was hat das mit uns zu tun? Ich meine, wir wären spät dran dieses Mal. Wie sind denn die Preise jetzt im Herbst? Liegen die doch hoch, ne? Heizöl ist immer teuer, Elli. Elli und ihrem Mann wird der Gesprächsstoff nicht ausgehen. Als nächstes diskutieren sie über die richtige Menge Kartoffeln, die noch einzulagern wäre, und ein anderes Mal dann vielleicht über die Isolation des Hauses und die Frage, ob sie einen offenen Kamin einbauen sollen. Grundsätzlich gibt es manches zu bedenken, wenn der Herbst kommt. Man rückt wieder näher zusammen, ist mehr gemeinsam im Haus. Und wenn es einem da doch kurzzeitig zu eng wird, gibt es im Garten für genau diese Jahreszeit eine ganz eigene Sensation. Wichtig ist erstmal, den Namen zu identifizieren. Die Herbstzeitlose heißt deshalb Herbstzeitlose, weil sie so etwas wie eine verdrehte Welt dasteht. Weil sie die Zeiten verwechselt hat. Denn zuerst kommt die Blüte, nämlich jetzt in dieser Zeit, und im Frühjahr kommen die tulpenähnlichen großen Blätter, die dann vergehen, um dann mit Früchten zu erscheinen. Und das ist auch unter anderem das Ungewöhnliche. Es gibt viele andere Namen. Dame ohne Hemd, Nackedei, in England heißt sie nackte Jungs. Oder auch bei uns Wiesensafran. Und schönste Name ist von Thomas Mann, finde ich, er nennt sie Abschiedsblume. Auch der Gartenspezialist Karl-Heinz Jacobi gibt sich hier als Herbstfreund zu erkennen. Ihm geht das Herz auf, wenn er die rosa-lila Blüten der eigensinnigen Abschiedsblume erblickt. Ist schön. Also gut, ich meine, für Ordnungsfanatiker stehen sie nicht aufrecht genug. Die Gärtner sagen, sie lagern. Die Blüten sind so groß und so schwer, dass sie schon so ein bisschen sich auf die Erde legen. Die bedecken die Erde mit schönen Blüten. Schöne Blüten, die Erde bedecken. Von irgendwoher kommt immer wieder diese unausgesprochene Grabesstimmung, wenn es um den Herbst geht. Aber noch sind wir nicht so weit. Noch ist ja erst September. Und das bedeutet, dass etwas überaus Lebensbejahendes Einzug gehalten hat. Der neue Wein, auch bekannt unter dem Namen Federweißer. Im Grunde genommen ist es ja ein lebendes Getränk. Das wird ja an den Handel geliefert als Most, in dem die Hefe ist. Und solange die Hefe unter 10 Grad gekühlt ist, also auch der Most, kann die nicht arbeiten. Die braucht mehr als 10 Grad. Und was die dann machen, Supermarkt zum Beispiel, die gehen hin und stellen in den Kühlschrank. Und solange der im Kühlschrank steht, ist es Traubenmost mit Hefe. Wenn ich den jetzt rausnehme, schon wenn ich ihn nach Hause bringe, dann fängt er an aufzuwärmen. Und während ich ihn in der Tasche habe, fängt die Hefe schon an zu arbeiten. Und die verbraucht bei der Gärung zu Alkohol den Zucker. Es wird also immer weniger Zucker und der Alkoholgrad steigt natürlich auch. Was der Genussexperte Helmut Gothe in diesem Statement für die WDR5-Sendung ganz und gar zu erwähnen vergessen hat, je länger man den Federweißen vor sich hin gären lässt, desto gefährlicher für das Befinden am nächsten Tag. Aber köstlich ist er und insofern vielleicht das Karussell im Kopf auch wert. Ganz im Gegensatz zu einem anderen Jahreszeitenboten, findet zumindest meine Kollegin Claudia Behlemann. Trotzdem denkt sie im Grunde nicht ungern an den Portugieser Weißherbst, denn der September ist auch eine Zeit der Nostalgie und Frau Behlemann fühlt sich, wie so viele andere, durch das Discounter-Gesöff an ihre Studientage erinnert. Der große Erfolg dieses zart, rosig schimmernden Tropfens ist leicht zu ergründen. Er wird von denen gekauft, die ihn nicht trinken. Auf den Weißherbst, so meint der Biertrinker zu wissen, können sich Weiß- wie Rotweintrinker einigen. Schließlich ist dieser Portugieser Rosé farblich gesehen der perfekte Kompromiss. Kistenweise lässt er sich zu Dumpingpreisen ohne Insiderwissen in jeder Stadt besorgen. Von Fest zu Fest darf der studierende Weintrinker also mit der aufdringlichen Kontinuität des quabbelig lieblichen Portugieser Weißherbstes rechnen, der obendrein meistens noch schlecht gekühlt und in Pappbechern serviert wird. Zu den abendlichen Qualen gesellt sich am nächsten Morgen, wer hätte es anders erwartet, unerträglicher Kopfschmerz. Und schon freut man sich wieder, dass der Kopfschmerz ein vergangener, der Herbst selbst aber ein ganz gegenwärtiger ist. Hurra, hurra! Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da. Er bringt uns Wein, ein Hussassa. Nüsse auf den Teller, Birnen in den Keller. Heia, Hussassa, der Herbst ist da. Hossa, beinahe hätte ich die Kinder vergessen. Dabei haben gerade sie einen ganz unverkrampften, mopsfidelen Zugang zum Herbst. Ich bin der Marcel und ich finde es schön, im Herbst kann man immer Drachen steigen lassen, weil dann immer so viel Wind da ist. Ich bin die Anna und im Herbst wehen die Blätter immer so und das finde ich so schön am Herbst. Mein Name ist Jill und ich mag den Herbst gerne, weil wir dann immer Nüsse vom Hof holen und für die Vögel so eine Schale hinlegen. Haselnüsse manchmal und Walnüsse. Die Erinnerung an die Herbstmonate in der Kindheit ist mir ganz tief eingeschrieben. Wie es sich anfühlt, durch knöcheltiefes Laub zu rennen. Wie gut das tut, nach einem glückselig verbummelten Nachmittag im Wald oder auf dem Feld mit knallroten Wangen zurück nach Hause zu kommen und dort idealerweise ein Stück Kuchen oder zumindest einen Kakao zu bekommen. Das Gefühl von totaler Geborgenheit, wenn es irgendwann anfängt zu regnen, während ich schon drinnen bin und in eine weiche Decke gekuschelt den Tropfen draußen nachsehe und ein bisschen Musik höre. Dieses Lied ist gewissermaßen das Gegenstück zum fröhlicheren »Der Herbst ist da«. Irgendwann, so scheint schon die Melodie zu sagen, muss man halt doch mal drüber nachdenken, wie die Sache ausgehen wird. Auch ich weiß es wohl und will es ja gar nicht verschweigen. Letztlich kippt die beseelte Daseinsfreude. Und allen ist das klar. Den Musikern, den Bürgern, den Dichtern. Zum Beispiel Georg Heim. Viele Drachen stehen in dem Winde, tanzend in der weiten Lüfte reich. Kinder stehen im Feld in dünnen Kleidern, sommersprossig und mit Stirnen bleich. In dem Meer der goldenen Stoppeln segeln kleine Schiffe, weiß und leicht erbaut, und in Träumen seiner leichten Weite sinkt der Himmel, Wolken überblaut. Weit gerückt in unbewegter Ruhe steht der Wald wie eine rote Stadt. Und des Herbstes goldene Flaggen hängen von den höchsten Türmen schwer und matt. Es scheint das Schicksal dieser Jahreszeit zu sein, dass sie so oft vom Ende her gedacht wird, weil es eben ein offenes Geheimnis ist, dass die bunten Blätter eines Tages abfallen, weil jeder weiß, dass die goldene Sonne irgendwann zusammenpackt und die Bühne freiräumt für weißen Nebel und Kälte, die bis auf die Knochen zu kriechen scheint, weil sie mit unbehaglicher Feuchtigkeit im Bunde steht. Aber ist es wirklich so klug, sich das schon vor Augen zu halten, wenn erst einmal September ist? Wie soll man da die Bratäpfel, die steigenden Drachen und die bunten Laternen freien Herzens genießen? Am Ende des Herbstes ist Winter und am Ende des Lebens ist Tod. Umso wichtiger, heute was draus zu machen, unbekümmert zu sein. So wird der Herbst zur Feier des Lebens, gerade in Zeiten wie diesen. Mit Spaziergängen, wenn es warm ist, und Kartoffelfeuer, wenn es kalt ist, mit Kastanien sammeln, wenn die Sonne scheint, und Tee und Plätzchen, wenn es regnet. Nicht, weil wir müssen, solange wir können, sondern weil wir dürfen, wenn wir wollen. Einfach so, jetzt und hier. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.